Wie schafft es eine Gesellschaft 300 Jahre ohne König, ohne religiöses Oberhaupt und ohne Exekutive auszukommen und trotzdem ein mehr oder weniger funktionierendes Gemeinwesen zu organisieren? Das haben sich die Einwohner Islands offenbar gefragt, als ihnen genau das nicht mehr gelang, sie auf das Ende ihrer Unabhängigkeit zusteuerten und sich ab 1262 dem norwegischen König unterwarfen. In dieser Zeit wurden die Isländer Sagas aufgeschrieben. Das Hauptinteresse dieser Texte besteht darin, zu erzählen, dass dieses gesellschaftliche Arrangement, was sich da entwickelte nach der Besiedlung Islands, die gesellschaftlichen Strukturen, die sich da entwickelt haben, dass die zwar fragil waren und immer bedroht, aber dass man es doch immer geschafft hat. Julia Czernak, Professorin für Skandinavistik an der Goethe-Universität Frankfurt und Mitherausgeberin der umfangreichen deutschen Übersetzung der Isländer-Sagas, hat vor 2 Jahren die Mammutaufgabe angenommen, diese literarische Perle für den deutschen Markt zugänglich zu machen. Es ist Literatur, die sich gut lesen lässt, trotz der 1000-jährigen Distanz. Das ist schon sehr deutlich, dass die Isländer-Sagas eine ganz ungewöhnliche Erscheinung sind zu ihrer Zeit. Es gibt im Mittelalter zu dieser Zeit keine Prosa. Das, was man nicht ganz zutreffend als den Realismus der Sagas bezeichnet, das ist ganz ungewöhnlich für diese Zeit. Also von daher sind sie einfach ein so eigenes, eigenständiges, singuläres Phänomen, dass sie schon damit natürlich die Weltliteratur bereichern. Die namenlosen Autoren haben nicht nur eine Sprache gewählt, die sehr unmittelbar wirkt und ein Gefühl der Nähe zum Stoff herstellt. Sie bedienen sich auch geschickter Stilmittel, um ihre Leser bei der Stange zu halten. Etwa Träume, deren Deutung die weitere Handlung vorwegnehmen. Ich träumte, ich wäre zu Hause auf Borg und stand draußen am Haupttor. Da blickte ich nach oben über die Dächer und sah auf dem Dachfirst einen wunderschönen Schwan sitzen. Der gehörte mir und er war mir sehr kostbar. Darauf sah ich einen mächtigen Adler von den Bergen herabfliegen. Er flog auf uns zu, ließ sich neben dem Schwan nieder und begann freundlich auf ihn einzuschwatzen. Plötzlich sah ich noch einen Vogel aus südlicher Richtung heranfliegen. Er flog hierher nach Borg, ließ sich auf dem Dach dicht neben dem Schwan nieder und versuchte, ihn für sich zu gewinnen. Der Vogel, der zuerst herangeflogen war, schien sehr aufgebracht darüber, dass der andere hinzugekommen war. Und bald lieferten sie sich einen erbitterten Kampf. Hier ist es der Kampf um die schöne Helga in der Gunnlaugssaga, der die beiden Rivalen in den Tod treibt. Die Hauptprotagonisten wie Gunnlaug gab es tatsächlich. Auch den Ort, an dem er der attraktiven Helga verfiel, Hof Borg oder seine Geburtsstätte Gilsbakki. Man kann sie heute ebenso besichtigen wie die Stätten der anderen Sagas und die Handlungen an den Originalschauplätzen nachvollziehen. Nur die Geschichten selbst sind Fiktion. Wäre Island nicht so lange ein isolierter Ort hoch im Norden mit einer armen Bauerngesellschaft gewesen, womöglich wäre diese Erzählkunst in kulturellen Ballungszentren weiterentwickelt worden. Stattdessen blickt man heute auf sie wie auf einen Schatz, der über Jahrhunderte hinweg schlichtweg gehütet wurde. Ihren Helden fühlen sich die Isländer so verbunden, als spräche man von nahen Verwandten. Zahlreiche Saga-Ausgaben sind in den vergangenen Jahrzehnten erschienen. Die erste isländische Gesamtausgabe gab unter anderem Ötnelvur Thorsson 1985 heraus. Wenn es er macht, die Frau Sagnar Alferd, Isländinger Sagna. Viel von der Erzählmethode in den Sagas finden wir wieder in den modernen Romanen. Zum Beispiel, wie Personen beschrieben werden, die Erzählperspektive, der Sprachstil, die Ironie. Das sind alles klassische Merkmale. Deswegen sind viele gegenwärtige Autoren und nicht nur isländische davon so fasziniert und lassen sich entsprechend von ihnen beeinflussen. Einige verarbeiten den Stoff auch direkt. Das bekannteste Beispiel ist der Roman Gerpler, auf Deutsch Die glücklichen Krieger, von Literaturnobelpreisträger Haldor Laxness, die eine satirische Auseinandersetzung mit der Saga von den Schwurbrüdern ist. Auch in Deutschland mögen die Isländer-Sagas nun den einen oder anderen inspirieren. Mit dem vorliegenden umfassenden Übersetzungswerk ist die Möglichkeit geschaffen.